haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Hirngespinste. Erster Teil. Meine neue Klientin wohnte unmittelbar neben einem Friedhof. Wir schlenderten gemeinsam durch Gräberreihen und meine Klientin machte einen besorgten Eindruck. Sie zeigte auf eines der prunkvollen Grabmale. Hier war es. Ich saß dort drüben auf der Bank und die beiden Männer standen vor diesem Grab und unterhielten sich. Vanna Josepha. Die Frau wurde über 100 Jahre alt. Und sie hat einen Sohn, der einer der erfolgreichsten Unternehmer der Stadt ist. Der Seifenwanner. Genau. Er begann als Arbeiter in einer Seifenfabrik und ist heute Hauptaktionär der Equit Holding. Kennen Sie Herrn Wanner persönlich? Nein. Aber er hat jahrelang den Turnverein, dem ich angehörte, mit Beiträgen unterstützt. Er ist ein sozial denkender Mann. Den jemand ermorden möchte. So ist es. Das Gespräch zwischen den beiden Herren war eindeutig. Haben Sie eine Ahnung, wer die beiden Männer sind? Nein, außer dass es Deutsche sind. Der eine redete wie einer dieser Ossis. Und der andere redete wie die Penner in der Serie Praxis Bülowogen. Ein Berliner und ein Sachse? So ist es. Das nennt man Kriminaltourismus. Kommen hierher und bringen gütige Unternehmer um, verschwinden wieder. Und der Mord bleibt unaufgeklärt. Noch ist niemand ermordet worden. Können Sie sich an den genauen Wortlaut des Gesprächs erinnern? Und ob ich das kann? Wir müssen ihn loswerden. Meine Rede. Wanna muss weg, wa? Ich bin dafür, dass wir ihn erschießen. Nee, das ist zu laut und zu auffällig. Wir sollten ihn aus dem Fenster schmeißen. Das wird kompliziert. Wie sollen wir an ihn herankommen? Er hat Bodyguards um sich. Und in sein Büro kommen wir nicht rein. Na Mensch, wir könnten seinen Wagen in die Luft jagen oder ihm einen vergifteten Pudding zukommen lassen. Wa? Gift ist immer gut. Ich könnte 10 Gramm Erde aus Bitterfeld besorgen. Das reicht, wenn wir es unter das Essen mischen. Nee, Gift ist zu persönlich. Es muss wie ein Attentat wirken, wa? Dann können wir den Mord ein paar Terroristen in die Schuhe schieben. Terroristen? Ja. Gibt's denn sowas noch bei uns? Na, egal. Seifenwanner muss weg. Wir würfeln nicht aus. Wer verliert, muss ihn töten. Die beiden gingen weg und ich wachte auf. Also, ich meine, ich stand auf. Und ging in die andere Richtung. Sie schliefen, als die beiden über Wanners Ermordung sprachen. Ich tat so, als würde ich schlafen. Es wäre ja möglich gewesen, dass mich die beiden bemerkten. Und das hätte Lebensgefahr für mich bedeutet. Haben Sie das alles der Polizei gemeldet? Die Polizei will davon nichts wissen. Ich schrieb auch einen Brief an Herrn Wanner. Doch er antwortete nur, dass er täglich Bittbriefe erhalte, die er unmöglich alle beantworten könne. Reden Sie mit Wanner. Machen Sie ihm klar, dass er in Gefahr ist. Und wer bezahlt meine Auslagen? Erfolgreiche Unternehmer sind in der Regel Geizhälse. Ich engagiere Sie und ich bezahle Sie auch. Sollte es uns gelingen, den Mordanschlag auf Wanner zu verhindern, dann wird er sich sicherlich erkenntlich zeigen. Ich hielt ehrlich gesagt nicht viel von meiner neuen Klientin. Doch es war Sommer und alle Ehebrecher tummelten sich mit ihren Familien an den Stränden dieser Welt. Deshalb war ich froh um jedes noch so bescheidene Honorar. Noch am gleichen Nachmittag drang ich in das Hauptgebäude der Equit Holding ein. Ich schaffte es locker bis zur Vorzimmerdame des großen Chefs. Herr Wanner empfängt heute keine Besucher mehr. Falls Sie Geld aus einem Sozialfonds beziehen möchten, müssen Sie zuerst die entsprechenden Formulare ausfüllen. Ich möchte Herrn Wanner warnen. Es tut mir leid, das geht heute nicht. Herr Wanner ist während 5 Tagen und jeweils 16 Stunden als Präsident der Equit Holding tätig. Da bleibt keine Zeit, um Warnungen entgegenzunehmen. Sie können die Warnung hier abgeben, ich werde sie prüfen und weiterleiten. Ihnen will offenbar nicht in den Kopf, dass Ihr Chef in Lebensgefahr ist. Herr Wanner pflegt zu sagen, dass das Leben an sich lebensgefährlich ist. Und ich pflege zu sagen, dass mir Vorzimmerdamen auf den Geist gehen. Ich bin die persönliche Assistentin von Herrn Wanner, schon seit 18 Jahren. Glauben Sie mir, an mir kommt keiner vorbei. Sie stand auf und stellte sich vor mich hin. Ihr Busen bebte und der süßliche Duft ihres Parfums machte mich kampfunfähig. Ich blieb paralysiert stehen, bis ein anderer Herr das Büro betrat. Wenig später geleitete uns die Vorzimmerdame, die Sauber hieß, in die Gemächer des heiligen Chefs. Er saß in einer Badewanne, die mitten im Raum stand. Herr Wanner leidet an einer Hautkrankheit, die er sich in der Seifenfabrik zuzog, in der er sein erstes Geld verdiente. Wenn es ihn juckt, bringt nur ein Bad Linderung. So ist es. Stören Sie sich nicht an meinem Anblick. Die roten Pusteln sind nicht ansteckend. Ich hörte, Sie seien von der Polizei. Ich bin privat. Meine Rechnung folgt. Es gibt nichts zu rechnen, Maloney. Die Polizei ist zur Stelle. Der Fall ist so gut wie geklärt. Was für ein Fall? Jemand will Sie umbringen. Das ist Unsinn, Maloney. Niemand will Herrn Wanner umbringen. Und weshalb sind Sie dann hier, um seine roten Pusteln zu zählen? Herr Wanners Chauffeur ist auf dem Privatgrundstück von Herrn Wanner ums Leben gekommen. Er war besoffen und ist im Ententeich ertrunken. Vielleicht galt das Attentat Ihnen. Wovon reden Sie, Maloney? Der Chauffeur ist keinem Attentat zum Opfer gefallen. Er ist ertrunken. Das steht einwandfrei fest. Wir benötigen nur noch ein paar Angaben von Herrn Wanner. Der Rest ist Routine. Soll ich frisches Wasser einlassen, Herr Wanner? Ja, tun Sie das. Frau Sauber drückte auf einen Knopf und wie von Geisterhand öffnete sich eine Tür und eine gläserne Badewanne rollte auf Gummirädern in den Raum. Die Wanne wurde von Frau Sauber an die Leitung angedockt und mit Wasser gefüllt, während sich die andere Wanne langsam leerte. Der Polizist beobachtete fasziniert das Schauspiel, während ich meine Aufmerksamkeit auf Frau Sauber richtete, die ihren Ekel vor den Pusteln ihres Chefs nur schlecht überspielen konnte. Meine Klientin genoss das schöne Wetter und sonnte sich am See das Gesicht. Sie lächelte fröhlich, als ich ihr von dem toten Chauffeur erzählte. Jetzt wird niemand mehr behaupten, dass meine Träume bloß Hirngespinste seien. Was denn für Träume? Ist Ihnen der tote Chauffeur im Traum erschienen? Ich wollte Sie schonend damit vertraut machen. Deshalb habe ich Ihnen nichts gesagt. Ich träume manchmal Dinge, die sich dann tatsächlich ereignen. Mit anderen Worten, das Gespräch zwischen dem Sachsen und dem Berliner war nur ein Traum. Vielleicht ist unser ganzes Leben nur ein Traum, den jemand träumt. Und wenn dieser jemand erwacht, sind wir alle tot. Herr Wanner lebt noch. Sein Chauffeur ist tot. Sie haben falsch geträumt. Und wenn die Mörder den Falschen erwischt haben? Es könnte doch sein, dass sie den Chauffeur irrtümlich ermordeten. Der Chauffeur ist ertrunken. Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Und das sagt die Polizei immer. Im Übrigen geht der Traum weiter. Gestern Nacht sind mir die beiden Herren erneut erschienen. Und natürlich haben sie sich wieder alles wortwörtlich gemerkt. Mein Gedächtnis ist einiges jünger als mein Körper. Irrschend einer hat uns beobachtet. Das ist schlecht. Das ist so ja sehr schlecht. Jetzt müssen wir noch jemanden ermorden. Ich glaube, es war eine Frau. Sie hat geträumt, wie wir uns unterhalten haben. Also ich bringe keine Frauen um, das weißt du doch, oder? Gehst du lieber ins Gefängnis? Also niemand kann uns einlochen, wa? Weil es uns ja nicht hiebt. Aber die Frau würde uns sofort wiedererkennen. Du weißt, was das heißt. Mensch, lass uns ein Korn trinken oder eine Berliner Weiße mit Schuss, du, oder? Immer mit dem Alkohol, Buletten und Alkohol. Deinen Magen möchte ich nicht im Traum haben. Ich glaube, die Frau träumt wieder von uns. Na und, solange sie uns in Ruhe lässt, soll sie ruhig weiter träumen. Nicht wahr, Frau Stolze? Sie verraten uns nicht, oder? Wir müssen sie sonst umbringen. Das ist phänomenal. Ich habe geträumt, dass der Mann mich im Traum ansprach. Das ist ganz toll. Damit können Sie im Zirkus auftreten. Ich habe ein Leben lang versucht, in die Traumwelt vorzudringen. Und jetzt scheint es mir endlich zu gelingen. Mein Ziel war es, immer eigene Träume zu erfinden und diese dann zu träumen. Jetzt ist etwas ganz anderes passiert. Die Träume sind in mein Leben eingedrungen. Könnte es sein, dass sie sich zu oft und zu lange intensiver Sonnenstrahlung aussetzen? Alle halten mich für verrückt. Wie aber erklären Sie sich, dass der Chauffeur ermordet wurde, nachdem ich diesen Traum hatte? Das kann doch kein Zufall sein. Ich ärgerte mich darüber, dass ich darauf keine Antwort wusste. Und was tut unser Eins in einer solchen Situation? Der Wahrheit auf den Grund gehen. Ich landete auf dem Grundstück von Herrn Wanner und staunte darüber, dass es so schlecht gesichert war wie mein Büro. Eine junge Frau, die betörend unschuldig wirkte, kam auf mich zu. Sie wissen vermutlich, dass dies ein Privatgrundstück ist. Ich vermisse die wilden Hunde und die Selbstschussanlage. Das Haus ist mit mehreren Alarmanlagen geschützt. Den Park aber möchten wir so offen wie möglich halten. Ist das da drüben der Teich, in dem der Chauffeur ertrank? Sind Sie Polizist? Wie enttäuschend. Ich bin privat unterwegs. Das klingt aufregend. Lieben Sie das Risiko? Kommt auf den Einsatz an. Mein Mann ist sehr eifersüchtig. Könnte es sein, dass der Chauffeur sich ab und zu in der Tür irrte? Könnte es sein, dass Sie zu viele Fragen stellen? Was soll ich sonst tun, wenn ich schon mal hier bin? Muss ich Sie engagieren oder kommen Sie einfach so mit mir ins Haus? Wie viele Zimmer hat die bescheidene Behausung? 18 und in mindestens 7 habe ich es noch nie gemacht. Da haben Sie ja noch eine richtig große Aufgabe vor sich. Für die ich einen Mann wie Sie gebrauchen könnte. Was ist? Oder sind Sie ein Ausbund an Tugendhaftigkeit? Ich widerstand Ihren Reiz immerhin 7 Minuten und 12 Sekunden. Eine Stunde später blieben Frau Wanner nur noch 6 jungfräuliche Zimmer. Ich trank noch einen Scotch und verließ entspannt das Anwesen. Vor dem Tor lief ich in die Arme einer anderen Frau. Es gibt Tage, da wird einem nichts erspart. Na, haben Sie sich gut unterhalten, Maloney? Was geht Sie das an? Wie ich Ihnen schon sagte, ich bin Herrn Wanners persönliche Assistentin. Und ich bin ein freier Mensch, der tun und lassen kann, was er will. Manchmal lasse ich es, manchmal auch nicht. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Frau Wanner ist nicht sehr diskret. Sie mag es, wenn die Sonne durch die Fenster strahlt, während sie ihren Mann betrügt. Ich besitze 10 verschiedene Negative und jedes davon ist ein Tausender wert. Sie überschätzen meine finanziellen Möglichkeiten bei weitem. Pumpen Sie Frau Wanner an oder gehen Sie ins Casino. Ich erwarte das Geld morgen. Und wehe, Sie verraten mich. Herr Wanner wird Ihnen nicht glauben. Er wird Sie vernichten, wie er alle anderen vernichtet hat. Auch den Chauffeur. Frau Wanner nimmt, was gerade kommt. Und hier draußen ist die Auswahl nicht sehr groß. Ich schätze, dass sie auch einen zahnlosen Greis nicht verschmähen würde, wenn ihr danach ist. Ich bedankte mich für die netten Komplimente. Frau Sauber stieg in ihren Wagen und brauste davon. Ich ging in eine Bar und fragte mich, weshalb ich mich an diesem Nachmittag so dämlich benommen hatte. Wenigstens die Vorhänge hätte ich ziehen können. In meinem Büro erschien jene Frau, die daran schuld war, dass ich mir wie ein Idiot vorkam. Sie setzte sich und erzählte mir von ihren Träumen. Das ist ganz außergewöhnlich. Ich habe erneut von den beiden Herren geträumt. Und worüber haben sich die Traumtänzer diesmal unterhalten? Ich bin nicht mehr in Gefahr. Die beiden möchten mich heiraten, damit ich sie nicht verrate. Ist denn Bigamie im Reich der Träume nicht Strafbigamie? Natürlich wird mich nur einer heiraten, aber ich weiß noch nicht welcher. Möchten Sie alle Details hören? Ich brenne darauf. Diesmal trafen sich die beiden nicht auf dem Friedhof, sondern auf dem Rummelplatz. Ich glaube, das ist ein Symbol für Las Vegas. Und Las Vegas ist das Symbol für eine Blitzheirat. Heiraten ist immer noch besser als töten. Also das kann nur jemand sagen, der noch nie verheiratet war. Die Frau ist nicht mehr die Jüngste. Frauen leben länger als Männer, ist doch bekannt, und, oder? Dabei hast du jeden Tag ein gutes Essen auf dem Teller, ein Schälchen Hesen und frisch gebüschelte Hemden. Na, wieso Icke? Du hattest die Idee, im Traum dieser Frau zu erscheinen. Ich hätte mir eine junge, knackige ausgesucht. Eine wie diese Wanner, hast du gesehen? Was sie mit dem Chauffeur machte. Möchtest du so enden? Ich hab gesehen, was sie vorher mit ihm gemacht hat. Hä? Die Frau hat Rasse und Klasse. Sie wechselt ihre Liebhaber wie andere die Straßenseite. Es ist nichts für uns. Lass uns weiter träumen. Soll ich den Berliner nehmen oder den anderen? Was meinen Sie? Ich meine, dass Sie eine Menge Mist träumen. Vielleicht sollten Sie sich in Behandlung begeben. Sie sind ja bloß neidisch. Ich habe mich mit Wiedergeburt befasst und festgestellt, dass Menschen, die ein gesundes Verhältnis zu ihren Träumen haben, als höhere Wesen wiedergeboren werden, als jene, die Träume als Hirngespinste abtun. Dann werden Sie im nächsten Leben als Giraffe durch die Zoos streifen. Höhere Wesen sind Lichtgestalten. Sie aber werden als Wanze wiedergeboren. Ich kenne einen Mann, der sich davor fürchtet, in einem nächsten Leben als Fliege auf die Welt zu kommen. Er leidet nämlich an Flugangst. Machen Sie sich nur lustig. Ich werde Ihnen eine Karte aus Las Vegas schicken. Sie erhob sich und ging. Ich ließ die nächsten 2 Stunden ungenutzt verstreichen, ging zurück in mein Büro, legte ein paar alte Hemden in einen kleinen Koffer und machte mich auf den Weg zu meiner Erpresserin. Sie lächelte, als ich ihr den Koffer und sie mir einen riesigen Umschlag überreichte. So ein großer Koffer für 10 kleine Tausende? So ein großer Umschlag für ein paar Negative. Und was ist, wenn Sie versuchen, mich reinzulegen? Dann dürfen Sie sich an ein paar alten Hemden erfreuen. Und Sie sich an Fotos von der Betriebsfeier. Mit anderen Worten, wir trauen uns beide nicht über den Weg. So ist es. Ich habe mich erkundigt. Sie genießen einen miserablen Ruf, wenn es ums Zahlen geht. Ich habe mich ebenfalls erkundigt. Sie genießen einen miserablen Ruf, wenn es um Diskretion geht. Wie viele Männer, die in Frau Wanners Bett landeten, haben Sie erpresst? Ein paar. Und wie viele davon haben Sie aus dem Weg geschafft, als Sie nicht mehr zahlen wollten? Ich habe den Chauffeur nicht getötet. Ich ging lächelnd auf Sie zu und trat ihr ans Schienbein. Ihr Oberkörper senkte sich und es gelang mir, ihren linken Arm zu fassen und in eine unnatürliche Lage zu bringen. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis sie bereit war, die Negative herauszurücken. Ich liefe herzschlecht. Sie waren alle doppelt belichtet. Am Abend besuchte ich zusammen mit einem mürrischen Beamten die verführerische Frau Wanner. Sie war nicht allein. Im Namen der 40-Stunden-Woche, Sie sind verhaftet. Was machen Sie hier? Verschwinden Sie! Sind das 2 deiner Geliebten? Nur zu, setzen Sie sich. Aber Claudia, Chauffeur und Fitnesstrainer, das konnte ich noch nachvollziehen. Aber Polizisten und Privatschnüffler, die sind doch unter deinem Niveau. Üble Sache, Maloney. Sie sind den Reizen dieser Frau erlegen. Mir wäre so etwas nie passiert. So etwas ist in unserem Dienstreglement nicht vorgesehen. Glaub ihm kein Wort. Maloney ist über mich hergefallen. Ich konnte mich nicht wehren. Ja, genau so wie der Chauffeur. Er hat sich bei mir darüber beklagt, dass du ihm keine ruhige Minute gönntest. Auch dann noch, nachdem er dir den Laufpass gab. Julio hat dir alles erzählt? Ich weiß alles, meine Liebe. Ich weiß auch, dass die pflichtbewusste Frau Sauber einige deiner Liebhaber erpresst hat. Mir war das ganz recht. Sie sollten ruhig ein wenig bluten. Sie hat nicht nur die Liebhaber erpresst, sondern auch Sie, Frau Wanner. Das ist infam. Ich besitze Fotos, die zeigen, wie der arme Chauffeur im Teich nach Luft japst und Sie lächelnd daneben stehen. Diese Fotos zeigen auch, dass hüllenlose Privatdetektive keine Sehenswürdigkeit sind, Maloney. Du hast Julio ermordet? Er war betrunken. Er fiel in den Teich. Du hättest ihn retten können. Hat er mich gerettet, wenn ich einsam war? Jetzt aber ab ins Gefängnis. Und Sie, Maloney, Sie sollten sich an den Ehrenkodex von uns Beamten orientieren. Der lautet, tue nie etwas, was du auch jemand anderem antun möchtest. Oder so ähnlich. Ich habe immer geahnt, dass ich mir deine Liebe und deine Treue nicht kaufen konnte. Ich werde künftig mein Geld in Flugzeuge und Yachten investieren. Die geben sich nicht mit Chauffeuren und Privatschnüfflern ab. Frau Wanner kam wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht. Frau Sauber wurde ebenfalls angeklagt, da sie Fotos schoss, während der Chauffeur ertrank. Sie suchte sich einen neuen Job und arbeitet heute beim Fernsehen. Meine Klientin schrieb mir keine Karte aus Las Vegas. Sie starb im Winter unter nie ganz geklärten Umständen. Manchmal denke ich an sie, wenn eine Fliege durch mein Büro schwirrt. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Hirngespinste, dritter und letzter Teil.